Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute bei uns eine Stunde Elderbrook an den Plattentellern, das wird ganz toll. Und wir starten rein mit Meute und Henrik Schwarz, The Coop, Neues von unserer Lieblingsmarschkapelle. Und dann habe ich Nando mit Idlecore, Tell Me. Und diese Vocals der Dänen Idlecore machen den Track wirklich absolut besonders. Aladdak mit Go habe ich auch für euch. Hier sieht man, es geht beides Filmregisseur und DJ-Producer sein. Am Mikrofon ist der Florian und ihr hört das Clubding. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Ding. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. Er ist Producer und Filmregisseur. Geht alles drei zusammen. Allerlei Grund. Go für euch im Clubding. Jetzt Martin Hirst mit Forgotten, der Name. Den sollte man sich auf jeden Fall mal merken. Martin Hirst ist ein richtiger Garant für gute, aber auch besondere Herangehensweisen an Tracks. Danach habe ich für euch Basti Grub mit Energy. Sehr gute Samplewahl. Und Nu features Yoki mit Who Loves the Sun. Der Originaltrack wurde schon 2011 released. Das war richtig erfolgreich. Jetzt gibt's ein Remake von Rodriguez Junior, der seine ganz eigene Energy damit reinbringt. Wird geil, gleich für euch im Clubding. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. It's about truth. Spirit jetzt für euch. Summer in Odessa, fast mein Lieblingstrack auf der 8 O'Clock Compilation. Die Vocals machen diese Tech-House-Nummer wirklich sehr schön poppig. Geht gut runter, ne? Dann haben wir Different Ray, Dafka, Spirit Call für euch und Massimo Conte mit Goodbye, gute Tech-House-Nummer, erschienen auf Junior Jacks Label und deshalb auch im Junior Jacks Rework. Das Clubding hier. Bye. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Thank you.

We'll be right back. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. heute drei Tracks am Stück hört. Quarterhead und Raffaella und Tenchi mit Getaway. Nach Ibiza vielleicht. Musikalisch wird es auf jeden Fall stimmen. Dann haben wir Snail Body to Body für euch gespielt und Teenage Mutants mit Now. Rambazamba aus dem Hause Ritterbutzke vom Powdu Teenage Mutants. Wir sind soweit, es geht in die Specialstunde und da jetzt heute Elderbrook für euch. Britisches Tech House und Deep House DJ Genie. Seit seinem ersten Album in 2017 hat er wirklich viele Hits produziert und die allermeisten werden ihn wohl von seinem Hit Cola kennen. Heute ist er mit einem exklusiven Mix zu Gast bei uns im Clubding. We'll be right back. really what you want? Is it something that I said that makes you turn your head? Need me in the cold? Do you hear me from the top? Or recognize me from my thoughts? Never see me through your Dance with my ghost. Dance with my ghost. She can't tell the difference. lemonade now here. Enough of the arguments. She sips the focus cold. She can't tell the difference here. Coming forward. Thank you. Let me live my life. Let me live my life. Let me live my life. Let me live my life.